Gespräch C. Bitte achtet bei Frau Sandholz auf den Zugang. Sie hat richtig schlechte Venen. Ich mache noch einen Verband. Wir mussten am linken Unterarm einen neuen legen. Da ging nur eine 20 Gauge rein. Okay. Hat sie schon was gegen die Schmerzen bekommen? Hallo? Wo bin ich denn?